klar. Jetzt bin ich auch so wir haben Namensschilder gemacht, weil ich ja, nicht mehr weiß, wer wir sind. Genau. Alles klar. Ja, okay. Erstmal, herzlich willkommen zur 100. Folge des Podcast-UFO. Wahnsinn. Ja. Und wir haben einen fantastischen Gast, wo wir dachten, das klappt nie, aber wir haben uns endlich getraut zu fragen und es hat sofort geklappt. Ihr hört es an der Stimme. Es ist Jan Böhmermann bei uns. Hallo. Herzlich willkommen. Hey, willkommen im Podcast-UFO. Zum allerersten Mal 100 Folgen schon. 100 Folgen. Wir haben uns 99 Folgen über Wasser gehalten, einfach mit der Aussicht, bei Folge 100 kommt vielleicht kommt Jan Böhmermann. Das gibt's doch gar nicht. Ihr macht schon 100 Folgen? Ja. Ja. Bin mal wirklich durchgezogen. Da ist draußen ist ein Moslem vor dem Fenster. Oh, das ist Moslem im Regen. Das ganz schlechte. Man weiß nicht genau. Man weiß nicht genau. Mitarbeiter von uns. Ja, 100 Folgen sind schon gewesen. Wir ziehen heute nochmal so ein bisschen Resümee, gucken zurück 100 Folgen. Wie war's für dich? Was sind so deine Top 60 Podcast-UFO-Folgen? Ich fand die Folge mit Luke Mokratsch super, die habe ich gerne geguckt. Die hast du gehört tatsächlich? Habe ich super gehört. Hast du wirklich gehört? Hab ich natürlich gehört, fast alle Folgen. weil ich meine, wenn ich arbeite ja nur 3/4 Stunde in der Woche. Und da habe ich natürlich viel Tagesfreizeit. Und die Serien sind auch schnell durchgeguckt und da habe ich mich dann total gefreut, dass ich das Podcast-UFO für mich entdeckt habe. Ja, auch bei Spotify, meiner großen Brust, die mich quasi nährt. Ja, du hast auch gemerkt, was du für eine Macht hast. Du musst etwas erwähnen im Podcast, bei Spotify einfach, und dann rufen die an und fragen dann, ob der Podcast da auch laufen will. Wirklich? Nachdem du uns erwähnt hast, haben die uns sofort angerufen und gesagt, ernsthaft? Wollt ihr auch bei uns laufen? Ja, willkommen bei Spotify, ja. Podcast-UFO. Vielleicht erwähnen wir euch noch mal ein bisschen öfter, aber das ist... Aber es ist richtig geil. Entweder Macht oder einfach Verzweiflung kann auch Verzweiflung bei den anderen sein. Kann auch das sein. Nee, das ist ganz geil. Worum geht es jetzt eigentlich? Also wann wird das ausgestrahlt? Wann wird es gesendet? Also das ist ein Podcast. Ja, also wann stellt ihr das online? Das ist im Internet und das wird am Montag veröffentlicht. Das heißt, heute ist Donnerstag. Ja. Dazwischen kann jetzt noch sehr viel passieren. Genau, ja. Wir unterhalten uns jetzt aber über Dinge, die zeitlos sind. Richtig, wir unterhalten uns hauptsächlich über die Evolutionstheorie und alles, was daran stimmt. Heißluftballons. Wie funktionieren sie? Was ist los? Wie kann das sein, dass Luft fliegt? Heiße Luft. Das ist Wahnsinn, oder? Es ist unglaublich. Hat eine geringere Dichte als kalte Luft. Die Luftatome, die Luftteilchen, das geht quasi wie dehnt sich aus und weil es wird dann dadurch leichter, weil also quasi weniger aber Teilchen auf gleichem Raum und deswegen steigt das Ganze. Aber wie kann Heißluftballon steuern? Warum Heißluftballons landet man nicht irgendwo? Gelenkt. Es gibt auch so Touren, die man buchen kann. Aber und landet man dann irgendwo? Nein, Heißluftballons können nicht gelenkt werden. Da musst du tatsächlich mit dem Wind fliegen. Und dann wo landet man denn dann? Wo gerade Platz ist? In irgendeinem Wald oder was? Du musst auf einem Feld natürlich. Aber das ist wirklich wahr. Heißluftballons und es ist auch windstill in Heißluftballons, weil du mit dem Wind fährst. Man sagt ja fahren. Aber man kann ja auch Sachen aus dem Heißluftballon werfen, um sozusagen die Richtung ein bisschen zu verändern. Ja, und Sandsäcke, um die nach links triffst, dann Höhe. Du kannst nur die Höhe und du kannst dann quasi die verschiedenen Luftschichten mit verschiedenen warmer Luft. Und wenn du nach oben steigst und da ist irgendeine Strömung, wo du weißt, da geht es nach links oder rechts, dann kannst du da quasi hoch und runter steigen. Und damit kannst du so ein bisschen die Richtung beeinflussen, aber eigentlich kannst du den nicht lenken. Ah, das ist genial. Ja, das ist so ein bisschen wie diese Physikaufgabe in der Schule, wo du mitten in einem Einkaufswagen sitzt mit ganz vielen Ziegelsteinen und dann wirfst du die Ziegelsteine aus dem Einkaufswagen und dann bewegt sich der Einkaufswagen. Ja. Das war genial. Was hat deine Note dabei? Eine 2. Ja, die Frage, die ich mir immer stelle in Fahrstühlen, wenn man runterfährt und der Fahrstuhl stürzt jetzt ab und man kurz vor Aufschlag einfach nach oben springt, ob man den Aufsprung dann, ob man das... Oder bei Leitern, wenn eine Leiter umfällt, denke ich, wenn man dann abspringt, dann ist man noch plus minus 0. Wenn die Leiter einfach runterklettert, während sie umfällt, dann kommt man am Boden wieder an. Ja, das ist ja klar. Aber bei einem Flugzeug zum Beispiel könnte man, wenn ein Flugzeug abstürzt, rechtzeitig bevor man den Boden auf sich zukommen sieht, das müsste man ja hinbekommen im Timing einigermaßen, wenn man einfach kräftig nach oben springt, ob man das dann schafft, dass man nicht zerquetscht wird. Aber ich glaube, da müsste man mit der gleichen Geschwindigkeit nach oben springen, mit der man gerade nach unten fällt. Und das kriegt der Mensch, glaube ich, nicht hin. Aber ich stelle mir das Fernsehinterview vor, wenn dann die Reporter an einem Wrack ankommen, hunderte tote Leichen und eine Person, die einfach so, ja, ich bin einfach im letzten Moment abgesprungen, kein Problem, hier lebe ich. Ich verstehe nicht, warum nicht, also wenn man der Platz ist für eine Warnweste unterm Sitz, warum man da nicht einfach einen Fallschirm auch einfach darunter macht. Zu teuer. Und dann einfach so 800 Leute aus einer A380 einfach so langsam. Nee, es ist zu teuer. Masse es ist ganz klar, zu teuer und zu riskant. Ja. Aber ich stelle es mir cool vor, so ein cooles Bild. Dann haben auch Flugzeugabstürze noch mehr Schauwert. Und überleg doch mal, und ich glaube auch bei so großen Flugzeugen, wenn die abstürzen, hast du nicht mehr die Zeit davor rauszuspringen. Mir hat mal ein befreundeter Pilot gesagt, stelle er sich als einen sehr schönen Tod vor, abzustürzen mit einem Flugzeug, weil es geht sehr schnell. Also es sei denn, du bist jetzt irgendwie, ist ein technischer Defekt und es trudelt, aber das passiert ja meistens nicht. Entweder reißt die Kabine in zwei, weil eine Bombe explodiert. Ja. Das geht dann, aber du bist sofort bewusstlos und fällst dann einfach bewusstlos runter, kriegst auch alles gar nicht mehr mit. Oder halt, na gut, schlimm ist natürlich diese, so ein Germanwings-Ding, wo du wirklich weißt, das passiert jetzt gleich und du da mehrere Minuten drauf hin, das ist natürlich schrecklich. Aber dann nützt dir ein Fallschirm ja auch nichts. Du kannst die Tür ja nicht aufmachen von innen. Aber wie beruhigend ist es, mit einem Piloten befreundet zu sein? Also, sehr beruhigend. Echt also jetzt? Hier ist jetzt nicht einer, den wir auch kennt, der Pilot, sondern hier in der Firma gibt es einen richtiger Pilot, der auch Verkehrspilot ist. Der hat früher beim Radio gearbeitet und der hat immer davon erzählt, dass die da wohl lernen, irgendwie in der Verkehrspilotenschule, was dann wohl passiert, wenn keine Ahnung, die Kabine ein Leck hat, 11 Kilometer in der Höhe, dass der Druckabfall dann so schlagartig ist, dann nützen auch die Sauerstoffmasken nichts mehr. Da bist du sofort bewusstlos, wenigstens. Es gibt dieses Bit von Bill Burr, wo wir waren, hier, der war in Köln, hat er gespielt, sein Stand-Up-Special, und der hat erzählt, dass er mit einem Piloten befreundet ist und der hat gesagt, immer wenn ein Flugzeug landet und dann wieder startet, dann kommt danach immer so eine ganz entspannte Durchsage, so ja, gar nichts passiert, wir hatten einfach keine Landeerlaubnis so richtig, aber in Wahrheit war einfach richtig Action im Cockpit, ja, genau. Weil da einfach massive Probleme waren, so da waren einfach ein anderes Flugzeug, es wären fast tausende Menschen ums Leben gekommen, ja, aber genau. Die bleiben danach einfach ganz ruhig, weil die auch keine Panik verbreiten wollen. Das heißt, wenn was richtig scheiße ist, dann erfährt man das auch nie als Passagier. Ein Schulfreund von mir wollte Pilot werden und hat dann auch die ganze Pilotenausbildung gemacht und so, da muss man ja mega krass sein und irgendwie ganz viele Sachen gleichzeitig machen können. Und dann hat er in so einem Simulator das Flugzeug abgestürzt und dann hat er gesagt, er konnte danach nie wieder in so einen Flugzeugsimulator oder irgendwie irgendwas mit Flugzeug. Nie wieder mit seiner Freundin schlafen. Ja, genau, nie wieder Smarties essen. Also irgendwo. Aber er war einfach so, dass er fließend Spanisch. Dass er, weil er das schon mal in einem Videospiel erlebt hat, da dachte er, das geht nicht. Allein die Möglichkeit ist schon mal virtuell erlebt zu haben, war so schlimm, dass er gesagt hat, er kann mit dem Wissen nicht in den Flugzeug steigen. Aber dann soll er sich vielleicht einen anderen Job suchen. Ja, das muss er einfach ausblenden können. Die Piloten müssen diese allgegenwärtige Gefahr ausblenden können. Ich rufe ihn an. Du hast völlig recht. Weil es ist ja bei uns auch so ein Showgeschäft, man muss diese allgegenwärtige Gefahr, die der Job mit sich bringt, die muss man ausblenden können. Ansonsten kannst du es nicht machen. Dann bist du nervös, verspannt. Und das ist bei Flugzeugpiloten natürlich die sofort auch Menschenleben gefährden. Ganz anders als wir gerade. Wir sind nicht nervös und verspannt, gar nicht. Nee, genau. Aber das ist, wir haben uns auch gerade gefragt, warum setzt man sich immer so Extremsituationen aus? Also gerade auch du wahrscheinlich als jemand, der dann immer vor Publikum geht, das ist ja schon immer eine Situation, die so ein bisschen Adrenalinschübe befördert. Warum macht man das? Warum nicht einfach chillen? Das ist einfach, weil man im Leben, man möchte einfach... Man will den Kick haben. Das ist vielleicht... Den Thrill. Ja, wir können keine Mammuts mehr jagen und irgendwoher muss man das Adrenalin bekommen, ne? Das stimmt schon irgendwie. Aber warum machen das dann nicht alle? Und ja, ich meine, das Level ist ja verschieden. Einige Leute kickt es ja irgendwie, keine Ahnung, mal rechts zu überholen. andere Leute kickt es halt, sowas zu machen. Aber, aber macht man das fürs Adrenalin? Ich glaube eher nicht. Nee. Anerkennung. Warum macht ihr das denn eigentlich? Anerkennung. Liebe. Für die Anerkennung. Ja, auf jeden Fall. Liebe. Es ist immer, alle Menschen machen alles, das ist die große These, die ich aufstelle, jedes Mal. Wow, das ist die große These. Alle machen alles für Anerkennung. Ja gut, irgendwann muss es ja mal sagen. Ja, oder für Lia, für Liebe. Für das Liebe. Kann gut sein. Für Likes, für Instagram-Stories. Es geht doch alles nur um die Likes, genau. Ja, ich habe jetzt Instagram-Stories für mich entdeckt, aber ich merke schon langsam, dass ich auch nicht mehr mitkomme mit dem Trend. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du da schon mit dabei bist. Ich habe Instagram-Stories auch für mich entdeckt, aber hauptsächlich die von anderen Leuten. Ich folge Lars Eidinger, Lena Meyer-Landrut und Larissa Ries. Genau, und Larissa Ries hat mich darauf gebracht, dass eine gute Idee ist, mal zumindest bei, die hat letztens nicht nur gezeigt, was ihr Hund für tolle Kunststücke kann und wie sie aussieht, sondern hat auch immer so wurde angegrapscht, glaube ich, im Club. Ja, genau, hat eine große Feminismus-Debatte geführt. Da habe ich das erste Mal bei Instagram Stories ein kleines Tränchen eine Erfahrung, die ich wahrscheinlich nie machen werde, angegrapscht im Club, und deswegen war es mal schön, sich da mal quasi über Instagram Stories reinversetzen zu können. Ich könnte mal ganz kurz mal die von Larissa anmachen, ist das, oder ist das urheberrechtlich schwierig? Ich glaube nicht. Schauen wir mal. Super, Wilmar. Ah, wieder der Hund. Wilmar hat den Zahnstocher gefunden. Fein, Wilmar, super. So, und jetzt kommt Max mit dem Hund. Noch ein Hund. Hat sie noch einen Hund? Es geht um Hunde. Ich finde es unfassbar verwirrend, weil bei mir war es so, ich habe mir Instagram-Stories angeguckt und dann dachte ich mir immer so, die habe ich doch gerade schon gesehen, die Instagram-Story, und dann immer wieder die gleichen, jetzt ist Larissa schon wieder bei einem Dönerladen und immer dasselbe, und dann habe ich gemerkt, dass du bei Instagram-Stories ja entweder nach rechts tippen kannst für die nächste oder nach links tippen für die letzte, und ich hatte meinen Finger so auf dem Mittelding und habe immer nach vorne und hinten und bin immer so hin und her gewandert und dachte mir einfach so, gut, vielleicht ist es auch einfach nicht für mich. Großes Problem für mich bei Instagram ist, dass wenn man auf ein Bild ranzoomen möchte und einfach doppelklickt, instinktiv, ja, als überall ist, man sofort ein Herz, ja, verleiht und eigentlich möchte ich nur gucken, ob man irgendwie einen Nippel sieht oder, ja, sowas, oder wie die Visage von der. Aber machst du es dann wieder weg? Weil ich habe dann immer Angst, da steht dann. Ich mach's wieder weg. Da steht aber bestimmt, ja, irgendwann gefällt das und dann guckt man nach und dann ist es nicht. Aber das, ja, bei Twitter ist die große Frage, weil es ist ja man kriegt ja dann doppelte Aufmerksamkeit. Dann die Person weiß, er hat es geliked und er hat dann nochmal bewusst, das ist fast schlimmer als nicht zu liken, ist den Like nochmal zurückzuziehen, weil man bewusst die Entscheidung getroffen hat, nein, dich möchte ich nicht unterstützen. Palina sehe ich hier auch gerade, die, man kann ranzoomen, ja, man muss das aber mit beiden Fingern machen, man kann das so pinchen. Palina ist ein echter Instagram-Star und ich habe es, glaube ich, dadurch auch geschafft, ernstzunehmende Schauspielerin zu werden, beziehungsweise ernstzunehmend zu werden für Casting-Agenturen, weil die gucken immer vermehrt in letzter Zeit darauf, wie viele Likes hat man, wie viele Follower bei Instagram, und das ist dann irgendwann schon echt ein Faktor. Bei Palina, wie viele Leute hat die denn, die ihr folgt? Ich habe Millionen, oder? Auf jeden Fall mehr als. Das ist halt so cool. Ich glaube, die machen das oft auch einfach, weil die halt nicht so viel Content brauchen. Ich meine, das geht ja nur 10 Sekunden oder so. Die kriegt man mal schnell voll. Da hat man mal eine Idee, die so lange trägt. Palina, 820.000. Wie viel habe ich denn eigentlich? Ich weiß es nicht. Aber du machst keine Instagram-Stories, ist Twitter das letzte Medium, das du bespielst? Ja. Und dann, also danach hörst du auf? Also Twitter ist, ich bin 36, bin jetzt in einem Alter, wo man sich schon so langsam setteln muss, auch so, welches soziale Netzwerk man gerne nutzt. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich für mich das perfekte Medium. Es ist für mich so eine Mischung aus Tagebuch führen und Notizbuch. Manchmal auch einfach, um Witze festzuhalten oder weil ich weiß, die nächste Sendung ist am Donnerstag und wir haben jetzt, keine Ahnung, Freitag danach und der Witz, den ich jetzt gerade im Kopf habe, der ist nächste Woche nicht mehr aktuell, dann haue ich das einfach da raus. Das ist für mich das perfekte Medium. Das ist genau das Richtige. Du bist eher so ein Florentin, du bist gar nicht so ein aktiver Typ eigentlich. Nee, gar nicht mehr. Mittlerweile nicht mehr so. Ich habe jetzt, also bei mir ist dann tatsächlich so, wenn ich jetzt bei guter Arbeit bin und da meine Gags raushauen kann, dann sammle ich eher alles dafür, als dass ich die schon bei Twitter raushauen kann. Ich finde es lustig, sein großes Comeback war zum ESC. Davor war halt lange gar nichts. Und beim ESC war auch kein Gag. Er hat sich einfach nur beschwert, dass ein Beitrag plötzlich in 4:3 lief. Das war einfach eine technische Beschwerde. Aber einfach. Das ist dann ein Problem, wenn man dann in so einem Wutbürger. Ja, wenn die Leute erwarten, dass man nur Gags macht, dann fällt sowas auch unter. Man ist einfach so, ich habe Probleme mit meinem Handyvertrag und alle, lol, lustig, und du so, nee, ich brauche wirklich Hilfe, Leute. Ich stört mich wirklich, dass es 4:3 ist, war es bei dir. Ich fantasiere auch manchmal, ich weiß nicht, ob du auch manchmal von Amokläufen fantasierst, wenn du ICE bist oder so. Also, dass nicht du selber Amokläufst, aber was passieren würde, wenn jemand jetzt Amoklaufen würde? Im ICE wärst du dann der Held? Eine relativ dumme Idee, im ICE Amok zu laufen. Und dann überlege ich mir immer, hat man dann die Verpflichtung, das zu twittern? Wenn das jetzt passiert, hat man dann zu sagen, hey Leute, ich bin jetzt der Erste. Und dann kann man nämlich den Hashtag festlegen. Nein. Weil irgendjemand muss den Hashtag festlegen für so ein Ereignis. Ganz, ganz tief schwarze, zynische Gedanken, die du da machst. Ja. Und das kann ich nur damit erklären. Kann niemand unterstützen. Dass du einfach zu sehr im Internet abhängst, Florentin. Du musst mal raus. Ja, ich muss mal raus. Ehrlich, du gehst auf die 30 zu. Ja, das stimmt. Aber wo soll ich hin? Wo soll ich hingehen? Was soll ich draußen machen? Was bietet mir die Außenwelt? Ja, die Frage ist, letztlich ist die Frage, was willst du eigentlich, Florentin? Wo willst du eigentlich hin? Das ist eine gute Frage. Wo willst du eigentlich hin? Ist das eine Zwischenstation? Wirst du eines Tages vielleicht dann doch Chemiker? Ist das so eine Sache, wo du dich nochmal komplett in eine neue Richtung entwickelst? Oder irgendwann zeckst du dich vielleicht doch in das Showgeschäft so sehr rein, dass du das einfach so reinzieht in einen bestimmten Zweig, dass dieses Rummeandern, dieses Wandern zwischen den verschiedenen Welten einfach aufhört, dass du irgendwo ein Zuhause findest, dass du aufgenommen wirst in den Shows von irgendwas. Letztens dachte ich mir, Förster wäre vielleicht was. Weil da hat man so einen ganzen Wald für sich alleine, ist komplett allein und kann mehr oder weniger machen, was man will. Aber kein WLAN und du ganz zwei Striche Edge, das wird dich fertig machen. Ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, also ich meine, jeder, der irgendwie vor der Kamera oder vor dem Mikrofon ist, hat ja einen gewissen Narzissmus einfach und findet sich zu einem gewissen Grad geil. Ja. Und ich habe mir echt überlegt, ob ich einen Beruf ausüben könnte, der sich nicht primär um meine eigene Person dreht. Also jetzt sowas wie ein Arzt, der einfach, wo sich das primär um andere Menschen dreht, der anderen Menschen hilft, der natürlich auch irgendwie was zurückkriegt, aber wo nicht seine eigene Menschen Person. In deinem Beruf. Dadurch, dass du dich jetzt so öffnest in so einem Format, ist das doch eine Hilfe, oft eine Hilfe. Ist für viele Menschen auch eine Belastung natürlich, aber das ist ja, kann ja auch reinigend sein. Ja, störend auch viel. Aber du bist ja auch in gewisser Weise geht es natürlich, ist es der Antrieb, kommt von dir, aber es geht ja anderen Menschen, hilfst du damit natürlich im Alltag. Also wenn die Ärzte zum Beispiel hören das gerne beim Operieren, wahrscheinlich, das Podcast-UFO, schätze ich mal. Das kann Ärzte sein. Auf jeden Fall. Ja, und vor allem, wenn das führt zu Problemen, wenn sie lachen müssen. Genau. Ja, und vor allem, wenn du so einen Patienten fragst, warum wollen sie denn überhaupt überleben, damit ich die nächste Folge Podcast-UFO hören kann. Also natürlich der Arzt, man spielt sich ja gegenseitig auch zu. Das ist eine Symbiose. Du warst jetzt in Amerika. Ja. Und wir waren auch wieder nach New York. Wir waren so begeistert. Die ganze BTF ist. Ihr wart zum ersten Mal in New York. Ja, erstmal in New York, ja. Das war richtig krass für uns einfach. Mhm. Und jetzt hast du erzählt bei Fest und Flauschig, dass du in Hamilton warst. Wow. Das ist, da habe ich auch erst tatsächlich, ich wurde eingeladen von einem Freund. Und die Karten, ich habe eben bei Fest und Flauschig erzählt, dass man die bei TKTS kaufen kann. Ja, was einfach eine Lüge ist, ne? Ich habe die Karten natürlich nicht selber gekauft, sondern wurde eingeladen. Und ich glaube auch nicht, dass man da unter einem hohen vierstelligen Betrag für eine Karte, dass man da überhaupt rauskommt. Das ist auf 2,5 oder 3 Jahre ausgebucht. In London wird es ab 2018 aufgeführt. Und das ist auch da schon ausgebucht, glaube ich, das ganze nächste Jahr komplett. Kommt das auch nach Deutschland? Das macht keinen Sinn in Deutschland. Also ich kann mir nicht vorstellen, da ist der Markt zu klein für. Und das deutsche Musical-Publikum Publikum ist auch einfach so Tarzan. Also ich finde es cool, wenn Alexander Klavs oberkörperfrei von Liane zu Liane schwingt. Das ist ja das auch ein gewisser, das ist ja auch in Amerika ist es ja so die Basis des, dieser Kunstform. Das ist ja auch am Broadway wird ja auch Aladdin gespielt und Tarzan und so. Yeah. Aber die guten Stücke, also keine Ahnung, Spamalot ist zum Beispiel wirklich ein tolles Stück oder Book of Mormon. Les Miserables war super. Brillant. Ja. Wir fanden das toll. Das war ein toller Abend. Habt ihr das gesehen? Wir haben es gesehen. Ja, wir haben es tatsächlich gesehen. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal gesehen hast, aber wir haben es in New York gesehen und es war unfassbar. Es war wirklich richtig schön. War unglaublich. Die haben gerudert auf der Bühne, als wäre es ein Schiff. Ja. Ich dachte mir, es ist unfassbar, weil es ist kein Schiff. Aber ich dachte für einen Moment. Da kam ein Haus rein, was so groß war wie ein Haus. Ich merke schon, ihr habt da eine generelle, ich spüre die generelle innere Ablehnung diesem überhaupt nicht. Genre komplett gegenüber. Gar nicht. Ironiefrei, richtig cool. Ja, das Schlimme ist ja, die kriegen einen wirklich emotional. Ich saß da auch bei Hamilton und habe auch bei zwei Stücken, genau wie der Rest des Theaters, einfach angefangen zu weinen, weil es so traurig ist und das auch so gut gespielt ist. Ich glaube, das vielleicht ist auch die Sprachbarriere, die mich dann so Sachen reininterpretieren lässt, die da gar nicht drin sind, dass ich das nicht so ganz verstehe. Aber das war schon wirklich ein bewegender Theaterabend und ich höre seitdem auch wirklich rauf und runter diesen Soundtrack. Das ist ja, und die Geschichte von diesem Typen ist einfach so gut, der das geschrieben hat. Das finde ich eine geile, ja, genau, und von Hamilton selber auch eine geile von Hamilton Geschichte. Auch, aber der Lin-Manuel Miranda ist der Komponist und der Texter und der Autor des Stückes, der hat das in, ich glaube, 7 oder 8 Jahren selbst geschrieben. Der hat das erst aufgeführt an so einem Community College im Süden von Manhattan, also in so einer offenen Bühne, in einer staatlichen Bühne, glaube ich sogar, und ist dann mit der Company irgendwann weggekauft worden oder zum Broadway gegangen und mit denselben Leuten hat er das da 2 Jahre gespielt, wurde dann von Barack Obama ins Weiße Haus eingeladen. Sollte eigentlich ein Konzeptalbum, ein Hip-Hop-Konzeptalbum werden. Und dann ist es daraus eben ein Musical geworden. Und alle Leute aus der Company, aus der ersten Besetzung quasi, die zum ersten Mal dabei sind, mittlerweile echt Stars geworden, echte richtige Stars. Und spielen jetzt auch in Sitcoms mit und in Filmen und sowas. Und er hat jetzt, glaube ich, er sitzt gerade an einem Soundtrack für einen Disney-Film. Also der ist auch echt nach oben katapultiert worden. Und da siehst du halt mal, man muss halt nur jahrelang gute Arbeit leisten, dann gelingt das. Ne? Das ist das Schöne. Aber war schön in Amerika, weil echt war toll. Politisch merkt man eigentlich gar nicht, was gerade los ist. Überhaupt nicht. Nee, wirklich nicht. Also, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich war jetzt, vor ein paar Wochen war ich in Orlando. Und da waren Disneyland? Nee, da war die Star Wars Celebration. Ah, ja. Du merkst, ich habe keine Freunde. Aber, ganz kurz, das ist ein großes Missverständnis, dass Leute denken, Star Wars ist ein Nerd-Thema. Ein Multibillionen-Dollar-Franchise, was auf der ganzen Welt jeder kennt. Ja. Das ist wie McDonald's. Richtig. Das ist, wie McDonald's-Fan sein. Ja. Ich bin Fan von McDonald's. Am liebsten esse ich, egal wo ich bin, in welcher Stadt, ich gehe mal erst zu McDonald's. Ich bin so ein Riesen-Fan. So cool ist das ungefähr. Ich bin so ein Nerd. Die süße Sauersoße ist richtig lecker. Mhm. Ja, stimmt schon. Es gibt bei McDonald's übrigens neue Soßen, habe ich gehört. Irgendwas wird jetzt man kriegt eine von 5 McDonald's-Soßen irgendwie. Die Rick and Morty-Soße auch oder was? Oder nein, eine von 5 McDonald's-Soßen kriegt man, wenn man irgendwie ein Mac-Menü oder sowas kauft. Aber ich glaube, das ist dann so eine große Dose für zu Hause. Fun Fact: der neue Junior-Autor von Gute Arbeit, der. Tarek, genau. Sein Onkel hat, glaube ich, diese Soße für McDonald's entwickelt. Für den Big Tasty entwickelt. Soßenkoch. Dossier. Tarek kennt die Person, die eine Person kennt, die Big Tasty-Soße entworfen hat. Was eine absolute Legende ist. Was war nochmal der Big Tasty? Das ist der so richtig lecker ist. Das ist der mit den zwei, mit Bacon, glaube ich auch, ne? Ich meine, das ist der mit den 3 Brotscheiben. Nee, das ist der. Ja, wo wir gerade jetzt auf den Sommer zugehen und Soßen und so. Ich habe vor vielen Jahren mir mal vorgenommen, als ich angefangen habe, seid ihr schon in der Kochphase? Ich kochte selbst? Nee, beide nicht. Gar nicht. Foodora. Genau, also ich habe dann irgendwann angefangen selbst zu kochen, auch als ich alleine gelebt habe, ganz alleine, und da habe ich dann irgendwann gedacht, das geht jetzt nicht mehr. Und dann habe ich angefangen zu kochen und habe dann festgestellt, dass Grillsoßen tatsächlich, das ist ein riesen Beschiss, ein riesiger Markt. Leute kaufen sich im Supermarkt Grillsoßen, die sind aber 1,5 Jahre haltbar, die stehen nicht im Kühlregal, und dann kann man mal überlegen, was ist eigentlich 1,5 Jahre lang haltbar, ohne dass es im Kühlregal steht. Das ist ganz schlimme Chemie, und Grillsoßen selber machen ist seitdem eine meiner großen Hobbys. Ganz toll, Soßenbasis mit Apfelmus, mit Joghurt. Mit schön Thermomix auch? Kein Thermomix. Grillst du die Soßen dann auch mit? Weil ich habe für mich so einen kleinen Durchbruch erlebt, indem ich gemerkt habe, dass man die Grillsoßen bestenfalls auch mitgrillt. Also dass wenn man dann irgendwie... Als Marinade kann man das. Als Glasur und dann wirklich auch wenden und dann immer wieder, dass es wirklich so wie so ein Spare Rib auch so eine krustige... feucht, weichkrustige Ader darum. Bist du gerade in so einer Jojo-Phase oder bist du gerade wieder Ich bin wieder aufwärts. Wieder aufwärts, ja. Alles klar. Also. Ja, ich hab jetzt auch gerade so eine Massephase hinter mich gebracht und da hat mich das auch interessiert. So eine Barbecue-Soße. Ich habe versucht, Pulled Pork zu machen. Das macht ja auch mit so einer Barbecue-Soße. Das wird von außen. Ist und dauert vor allem ewig, völliger Quatsch. Und dann hast du hinter so einen zerfledderten Schweinebraten, weil mehr ist es ja eigentlich nicht. Das stimmt. mit so einer Barbecue-Soße. Ich muss immer wieder einstreichen und so. Sehr, sehr aufwendig. Wir sind jetzt umgestiegen auf Juul. Juul ist Nahrungsersatz. Habe ich gehört. Einfach, weil wir, also mittags haben wir auch keine Zeit manchmal einfach. Man muss ja so viel schreiben. Vielleicht muss man das den Leuten mal erklären, wie das hier strukturell aufgebaut ist. Also die Gute Arbeit Crew sitzt in einem Teil unserer Firma. Richtig. Und das Neo Magazin sitzt in einem anderen Teil der Firma und wir sehen uns eigentlich nie. Das stimmt. Das ist außer dem Flo und Thema in die Sendung. Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. Nee, das stimmt. Das überhaupt nicht mehr. Das lässt man bei der Wahlnacht, glaube ich. Das stimmt, das lässt man bei der Wahlnacht. Und Tarek sieht sich manchmal morgens beim Bäcker, weil der wohnt da hinten in der Nähe. Florentin sieht sich manchmal in der Sendung, wenn er irgendeinen Auftritt hat. Ja. Aber eigentlich sehen wir uns fast gar nicht mehr. Und es hat sich aber rumgesprochen, dass ihr mit so einer komischen Zollen-Grünpampe hier das heißt aber, versucht. Wenn diese News quasi die Wege gemacht haben, so zwischen der ganzen Oskar-Jäger-Straße, halb Ehrenfeld, ist quasi diese News durchgerutscht. Das heißt, es war schon ein Thema offensichtlich in der BTF. Ja, es war ein Thema. Man muss sich auch manchmal einfach der Lächerlichkeit preisgeben. Man muss auch einfach manchmal sagen, ja, es ist lächerlich, aber es ist nun mal Teil. Eingangsvoraussetzung für den Job ist eigentlich, dass man das absolut, ja. Alle Menschen scheißen, alle Menschen sehen unter der Dusche nackt scheiße aus, zumindest die meisten. Und die geil unter der Dusche aussehen, die tun das auch nur bis zum 40. Lebensjahr und mit denen möchte man, solange sie geil aussehen, eigentlich nichts zu tun haben. Es ist sehr, sehr anstrengend. Also mit schönen Menschen sich zu umgeben, ist sehr, sehr anstrengend. Ja, es wird immer nur so ein Äpfelchen gegessen, in so einem Salat rumgepiekst und wo findest du meine Brust hängt und so. Alles so Sachen, von denen man sich relativ früh frei machen sollte. Also wenn ihr da draußen überlegt, eine Beziehung einzugehen mit einem schönen Menschen. Finger weg davon. Ist nicht keine. Vor diesem Problem stehen die, glaube ich, aber auch nicht. Unsere Hörer stehen vor dem Problem, mit einem schönen Menschen eine Beziehung einzugehen. Allgemein vor dem Problem Beziehung stehen die wahrscheinlich nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich vorgestern, war ich beim Probetraining zum Fitnessstudio, weil ich dachte, so kann es nicht weitergehen. Mach's nicht. Wie alt bist du jetzt? 22 bin ich jetzt. Mhm. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, na. Wo denn? Neptunbad? Nee, Health, das ist mir viel zu teuer. Health City. Aber wenn dann geht's ins Neptunbad, weil dann schmerzt es richtig, wenn du nicht hingehst. Dann das spürst stimmt. Du, weil du das ist diese Fitnessstudio-Impulse. Ja, gehst da hin, machst ein Probetraining, unterschreibst dann fahrlässig. Du hast immer ein Jahr Mindestvertragslaufzeit. Ja. Das kannst du auch beim Neptunbad machen. Da hast du wenigstens noch einen schönen Saunabereich dazu, das in stimmt. einem historischen Ambiente. Und es kostet halt jeden Monat, glaube ich, 70 Euro oder sowas. Ich glaube, mehr als 100. Deswegen. Mehr als 100 Euro. Ja, aber es schmerzt dann auch richtig. Das Katjana ist da, weil da wisst ihr, wenn die wenigstens von anspruchsvollen Herren wird ihr da auf die Scheide geguckt. Ja. Und nicht von diesen Prol-Assis, die irgendwie in der Fitness First abhängen oder bei McFit oder so. Ja. Ich war dann zum Probetraining da und dann ist leider das Problem eingetreten, dass ich zu spät war und der Trainer dann weg war, was dazu führte, dass sie mich rumgeführt haben und gesagt haben, ja, jetzt trainier halt, so, als mach einfach mal, weil die dachten, ich kann das. Und dann bin ich einfach eine halbe Stunde da rumgelaufen an den Geräten, hab geguckt, was man da genau macht und so getan, als ob ich das halt schon ewig kenne und jedes Gerät in- und auswendig kenne und hab dann so ein bisschen was gedrückt und mich dann wieder umgezogen und bin gegangen. Ja. Ich habe massiv Muskelkater allein davon schon. Ja. Ich habe das auch mal gemacht, hab auch mal ein Probetraining gemacht und hab mir dann auch unterschrieben und hab genau diese klassische Fitnessstudio-Falle. Seitdem bin ich ein Riesenfan. Ich fahre jetzt einfach wahnsinnig gerne mit Inlineskates. Inlineskates schön durch die Stadt. Das ist mein Ding. Weil irgendwann legst du wirklich auch dieses Gefühl ab, dass es irgendjemanden irgendwie auch nur, dass du, es ist irgendwann scheißegal, was du machst. Ja. Ab einem gewissen Punkt sagen sie, ach guck mal, der Böhmermann, ist doch egal, wie er rumläuft. Ich könnte wahrscheinlich sogar im Stringtanga durch die hohe Straße laufen und alle würden sagen, ja gut, habe ich von ihm erwartet. Und das ist sehr, sehr befreiend. Ja, das ist ein Seniorending, bei denen ist auch irgendwann egal, was sie machen. Einfach auch nicht mehr, das Prinzip nicht mehr nach hinten gucken, wenn man rückwärts ausparkt. Das ist so, irgendwann ist egal, was du machst, irgendwann nimmt sich auch niemand mehr böse und dann fährst du einfach zurück. So, das irgendwann musst du ja diese. Ich war beim Zahnarzt heute Morgen und ich hab fast einen Unfall gebaut in einer Parkgarage. Bin ich rückwärts rausgefahren, tatsächlich hab Rückwärtsgang eingelegt und wollte rausfahren und hab dann mal kurz aufs Handy geguckt und hab dann einfach Gas gegeben und dann bin ich fast einem reingefahren, der quasi an mir vorbeigefahren ist, der aber gesehen hat, dass ich einen Rückwärtsgang eingelegt habe und gerade dabei war rauszufahren, der aber dann einfach mal einen Nervenkitzel ausprobieren wollte, sich an den Nerven kitzeln wollte und mal gucken wollte, wann ich denn rausfahre. Und dann hat er nochmal angehalten, so ein pädagogisches Anhalten, so nach dem Motto, mich dann so böse angeguckt, das war aber so nach dem Motto, das war knapp. Und der hat sich dann auf dem Weg, ich bin dem hinterhergefahren, aus der Parkgarage raus und der hat sich dann in den folgenden 2 Kilometern mehrfach mit Leuten im Straßenverkehr angelegt, sodass ich das Gefühl habe, ich glaube, der war einfach irgendwie entweder auf MDMA oder halt so ein, keine Ahnung, Mensch mit, in der AfD würde man sagen, Vorfahren vom Balkan, der einfach sich im Straßenverkehr so ein kleines bisschen das holt, was er zu Hause nicht bekommt. Oder er war aber auch im Zahnarzt und hat einfach eine massive Dosis bekommen. Ich glaube, der war tatsächlich beim neuen Fitnessstudio, was eröffnet wird, neben meinem Zahnarzt gerade. Das ist eine gute Kombination. Zahnarzt und dann direkt Workout. Fitness-Zahnarzt. Das ist nicht schlecht. Zahnärzte sind wirklich eigentlich keine richtigen Ärzte. Sind eigentlich so ein bisschen so wie so wie Podcast eigentlich kein richtiges Medium ist, ist eigentlich ein Zahnarzt auch kein richtiger Arzt. Aber ich habe die perfekte Verbindung zwischen Training und Zähnen. Ich musste nämlich mal meine Lippen trainieren. Warum? Meine Lippen waren zu schwach. Und deine Freundin sexuell zu befriedigen. Richtig, aber die Zahnärztin hat gesagt, die Lippen sind zu schwach, weil ich hatte sehr, sehr stark deformierte Zähne als Jugendlicher. Sieht man gar nicht mehr schön. Weil ich eine Zahnspange hatte lange Zeit. Und die hat mir das so erklärt, dass der Mensch ein instinktives, einen Reflex hat, dass kein Speichel ausläuft. Und normalerweise macht er das, indem er die Lippen zumacht. Mhm. Aufgepasst. Also nochmal für jeden, der zu Hause auch mal nachmachen einfach. Lippen zumachen, dann läuft es nicht raus. Aber da meine Lippen so schwach waren, hat mein Körper instinktiv die Zunge von hinten noch zwischen die Lippen gesteckt. Und dadurch hat meine Zunge über Jahre, Jahrhunderte lang hinten gegen meine Zähne gedrückt. Und die Zunge ist ja der stärkste Muskel des Körpers. Mhm. Das heißt, über lange Jahre haben die einfach die Zähne verschoben. Dadurch, dass die Zunge. Und dann musste ich das lernen. Und hatte ich wie so ein Schnuller im Mund. Und musste dann immer so ein Gummiding oben so zusammen. War das eine Logopädie oder war das noch was anderes? Nee, das war Kieferorthopädie einfach, okay. Ganz klassisch. Krass. Und jetzt muss sie dann so in den Mund nehmen und dann so ziehen und dann mit den Lippen selber dagegen halten, was unglaublich ist. Das habe ich aber auch mal gemacht. Ich war wirklich die krasseste Zahnspange, wirklich mit diesem Gurt hinten. Ja, ja. Wo man dann, wer hatte sie nicht? Ich war mit den Messdienern in einem Freizeitpark, der kein richtiger Freizeitpark war, so ein B-Freizeitpark, mit dieser Zahnspange und diesem Gurt. Das war der Tiefpunkt meines Lebens. Du hast sie in der Achterbahn verhängt einfach. Und trotzdem hast du heute einen eigenen Podcast. Wow. Geil. We did it, Florentin. Yes. Wir haben es geschafft. Sind raus aus dem Sumpf. Schön, dass das hier in eurem Büro ist. Ein Podcast. Florentin und Stefan haben ein Podcast-Büro. Das war mir ein bisschen lang neu, dass es hier eine neue Räumlichkeit gibt. Ja. Die kannte ich noch gar nicht. Wir sind ein bisschen wie so ein Einsiedlerkrebs. Wir kommen hier immer und nehmen das ein, aber dann sind wir sofort wieder weg. Und was ist hinter dieser Polstertür? Das war meine erste Frage in diesem Raum. Was ist hinter der Polstertür? Irgendwas, wo man nicht hören darf, was dahinter passiert. Hm. Theoretisch. Das stimmt ja oder eigentlich. Wo da drin niemand hören darf, was hier draußen passiert. Was ist es denn? Die Frage, glaube ich, hat sich schon jeder gestellt. Aber ich gehe einfach mal gucken. Guck mal rein, was da drin ist. Also nichts hinter. Absolut unspektakulär. Wischmopp. In meinem prominenten Gesäß. Ich finde, diese Bücher sind so typisch Ausstattungsbücher. Das ist einfach so ein Klischee-Bücherregal. Ihr müsst die Leute mal ein bisschen an die Hand nehmen. Die wissen ja gar nicht, was... Die kennen das Bücherregal in auswendig. Ich glaube, wir haben schon mal auf jedem Buch ein bisschen was vor. Ja, mit 100 Folgen, wenn man hier sitzt, dann irgendwann werden die Themen rar. Archäologie, Teppiche, und warum dauert das so lange, bis es ausgestrahlt wird oder gesendet wird? Ja, das ist perfekt durchoptimiert nach Search Engine Optimization und allem. Damit also immer montags gibt es ein neues Podcast. Ja, Montag 6.30 Uhr einfach. Morgens? Zack, ja, wenn das Internet hochfährt, dass wir die allerersten sind. Und dann sofort geklickt werden. Ja, uns gibt es immer am Sonntag, nachts um 0 Uhr. Das ist die schlechteste Zeit, glaube ich. Nee, aber dann fangen die Hardcore-Leute hören am Sonntag an. Genau, und die Rest in der Woche einfach. Genau, und ich glaube, ein großer Teil der Leute hört es morgens auf dem Weg zur Arbeit, am Montagmorgen tatsächlich. Ich habe wahnsinnig Hunger, ich habe noch nichts gegessen heute. Aber hast du theoretisch, also wie lange willst du den Podcast noch machen? Glaubst du, das ist einfach unendlich? Ich finde, das ist, wie man jetzt ja auch mitbekommt, einige Radiostationen haben auch schon wilde Comedians sich in Zweierkombinationen zusammensetzen lassen, um da irgendwie mal so ein bisschen Menschlichkeit nach 30 Jahren des Formatradios wieder einkehren zu lassen in die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Ich glaube, das wird irgendwann die Wortsendung ersetzen. Und in Amerika gibt es Wortradio, gibt es ganze Stationen, wo nur gelabert wird die ganze Zeit. Und ich glaube, genauso wie Leute gerne QVC gucken, nicht weil sie sich was kaufen wollen, sondern weil sie gerne unterhalten werden oder weil sie gerne dabei sind, wenn Leute reden über Dinge, die sie nachvollziehen können, ist das eine Sache, die glaube ich, Bestand haben wird. Ich glaube, das wird eher nach oben gehen mit dem Podcast. Die Frage ist halt der Refinanzierung. Ich höre sehr gerne Pod Save America und da finde ich das immer schon sehr erniedrigend, wenn dann die beiden Podcast-Moderatoren anfangen, Werbung zu machen für irgendwelche komischen Internet-Bärenversandhäuser, Handelshäuser. Squarespace. Nature Box. Genau. Und das finde ich irgendwie nicht so schön. Das müsste man irgendwie anders regeln. Das kann man vielleicht nach vorne oder nach hinten schieben. Und wenn du da einen Sponsor findest oder mehrere, die das tragen oder eine Plattform, dann ist das, ich finde, das ist das perfekte Medium. Und eigentlich sollten öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten anfangen, das großflächiger einzuführen. Ich habe früher auch gern Wortradio gehört und das ist ja im Prinzip nichts anderes. Und je besser das vorbereitet ist, wenn du, keine Ahnung, Physik-Podcast hast oder sowas, wo du wirklich auch echt Arbeit in die Vorbereitung steckst und nicht einfach nur so rumlaberst, das stimmt. Dann wird hat es ja auch einen Mehrwert. Ein kleiner Seitenhieb. Genau. Nein, also, das betrifft ja mich auch. Also wir sind ja auch, wir bereiten uns zwar schon vor, also wir telefonieren vorher ein, zwei Mal, bevor wir die Sendung machen, damit wir wissen, worüber wir reden. Manchmal klappt das aber auch nicht. Dann ist natürlich schon Gelaber, aber dann hilft es sehr, dass man sich schon jahrelang kennt und eingespielt ist. Ne? Also wir haben ja auch schon weit über, ich glaube, 400 Sendungen jetzt gemacht. Oder fast 500. Das ist nicht schlecht. Wer wäre in eurer 100. zu Gast? Weiß es noch? Keine Ahnung, wir haben wahrscheinlich nicht mitgezählt. Wir haben bei Spotify im Jahr, ich glaube, 45 Sendungen. Okay. Und früher Sanft und Sorgfältig waren auch knapp 45 Sendungen und das haben wir 4 Jahre gemacht. Also, na gut, nee, das sind gar nicht so viel. 300 Sendungen vielleicht. Knapp. Aber ich muss mal kurz auf Seth Meyers kommen, weil das war schon echt, echt cool, auch so für uns zu sehen. Das war für mich auch cool. Das mega, ja. Es wirkte am ersten Moment wie so ein Greenscreen-Effekt irgendwie. So. Ja. Wie so ein Neo-Magazin-Einspieler. Und da ist sie so, das sieht nicht schlecht aus. Das sieht ganz gut aus. Der Markus Lanz abklatscht hat. Ganz surreal. Und das war ja schon 2 Jahre lang geplant. Also die haben, Also no Promo-Shit und so. Die haben uns, oder haben mich eingeladen, weil es gab mal einen New York Times-Artikel über das, was wir so machen im Neo-Magazin. Und das war, Varoufakis-Sache damals. Über die Varoufakis-Sache, genau. Und das da hat dann jemand von deren Gästeredakteuren gelesen. Und da haben die uns, oder mich, ich sag nicht aus Großkotzigkeit, sondern aus falsch verstandener Bescheidenheit. Da haben die mich eingeladen, Ende 2015, und dann kam halt die Erdogan-Sache, und da hätte ich nach der Erdogan-Sache eigentlich dahin sollen. Hab das dann aber, als wir zusammen in New York waren, genau, da waren wir doch auch mit, da hätte ich da eigentlich auch hingehen sollen, aber haben wir das relativ kurzfristig abgesagt, weil das wäre der erste öffentliche Auftritt nach der Erdogan-Geschichte gewesen, und das fände ich irgendwie, weil das scheiße. Auf der großen Bühne. Ja, das ist aber scheiße, das in Amerika und dann wirklich so dissidentenmäßig dann in Amerika zu erzählen, was scheiße in Deutschland läuft. Und das fand ich irgendwie unpassend und hab's dann verschoben, und dann, weil die natürlich nicht die Reisekosten zahlen von einem, aus deren Sicht natürlich unbekannten Comedian aus Deutschland von Deutschland nach Amerika, und ich fliege auch nur noch First. Ich fliege nur noch First. Das macht mein Rücken nicht mehr mit. Und deswegen musste man das so organisieren, dass ich dann quasi diesen Auftritt nachhole, wenn ich sowieso in Amerika bin. Und das war jetzt eben der Fall. Und allein da zu sein, das war ganz toll. Mega cool. 30 Rock, also da, wo wirklich auch SNL gedreht wird, auf derselben Bühnenebene, ist das Seth Meyers Studio. Genau, wir waren da auch sogar, als wir in New York waren alle. Da hatten wir Karten für Seth Meyers. Ach, ihr wart da. Genau, wir waren jetzt bei Seth Meyers. Das war super. Das hat mir auch besser gefallen als Colbert tatsächlich noch. Weil ich das wirklich? Einfach, ja. Ich mag einfach Seth Meyers gern. Doch, also habe ich damals auch. Ich finde das einfach ein cooler Typ. Der war ja auch Headwriter von SNL und so. Genau. Der einfach, ich finde das einfach ein sehr präziser, cooler Typ. Genau. Und das ist was total faszinierend war und was ich gar nicht gedacht hätte. Ich bin da wirklich mit so einem Exoten-Gefühl hingekommen und dachte, ja, was weiß der schon und so. Und was wir in Deutschland machen, das ist für die ja eher lächerlich. Aber ich glaube, spätestens seit Trump, aber auch in den Jahren davor, das ist schon anders als so vor 20 Jahren. Die nehmen das schon, was wir hier machen, oder zumindest was im Neo-Magazin läuft, was in Europa läuft, das nehmen die ganz anders wahr. Mhm. Das ist nicht so von oben herab. Das war wirklich ganz angenehm, ich will jetzt nicht sagen auf Augenhöhe, das wäre schon so ein bisschen vermessen. Der hat natürlich eine größere Sendung, aber es war zumindest genauso, als würde ich mich jetzt irgendwie mit Pierre M. Krause unterhalten, über die gleichen Dinge, wie wir machen die gleichen Sendungen. Man redet über dieselben Dinge, man ist in derselben Informationsschleife drin, in demselben Arbeitsmodus. Und wir haben da uns danach noch 2 Stunden unterhalten und haben noch einen Podcast zusammen aufgenommen, haben da irgendwie noch gequatscht lange. Und das war wirklich sehr interessant, das mal kennenzulernen. Und ich glaube auch, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir uns jetzt gesehen haben. Wie sehr ist da dieser Talk-Teil? Ist der vorbereitet, geskriptet? Total, unglaublich. Komplett? Ja, also ganz nicht geskriptet. Gar nicht geskriptet, aber das ist tatsächlich ganz anders vorbereitet als auch noch bei Lanz oder sowas. Da gibt es ja auch Vorgespräche. Man muss sich das mal vorstellen, die machen 40 Sendungswochen im Jahr. Ah, jeden Tag eine Sendung. Jeden Tag eine Sendung, also 5 Sendungen in der Woche. Mal 40, das sind also 200 Sendungen im Jahr. Wie viele Autoren haben die? Die haben ein Team von 150 Leuten plus das technische Personal, das ist nochmal getrennt. Okay. Das technische Personal ist aber auch wirklich so WDR-Style, 60-jährige Kameraleute, die keine Lust haben und so. Das ist alles richtig Oldschool-Technik. Die sind bei NBC sowieso im Haus und die nehmen dann auch andere Sendungen auf, die Morgenshow und so. Die werden einfach dann quasi, haben einfach Schichten und werden durchs Haus gereicht. Mhm. Was total interessant war zu sehen, das sieht man eben nicht, wenn man da als Studiogast ist oder im Publikum sitzt, in diesen Arbeitsräumen, also die Studio hat eine entsprechende Höhe, Studioräumlichkeiten sind immer höher, weil da oben Lichter hängen und so. Das geht im Rockefeller Center über, glaube ich, 4 Stockwerke, das Studio von Seth Meyers. Das heißt also, die Studiohöhe von Seth Meyers wird hinter den Kulissen eingeteilt auf 4 Arbeitsstockwerke. Oh Mann, du läufst dann also quasi durch Gänge, die so derart klaustrophobisch eng und niedrig sind. New York. Genau, in New York. Und das heißt, der Platz ist teuer, den man da hat. Und die Gänge sind alle so knapp über der Tür, sind schon die Zwischendecken eingezogen. Das ist ein Gebäude aus den 30er Jahren. Ja. Und da hat man noch nicht gewusst, wie viele Kabel man dann später im Jahr 2017 mal braucht, um so ein Fernsehstudio zu vernetzen. Da direkt, ich würde mal sagen, da, wo so die Klimaanlage ist, da waren wir hier in diesem Raum, in dem wir jetzt gerade sitzen, also über einem normalen Türrahmen von 2 Metern, vielleicht 10 Zentimeter nach oben, da wird schon diese Zwischendecke eingezogen. Du hast das als großer Mann, hast das Gefühl, du stößt dann dauernd den Kopf. Es ist sehr klaustrophobisch und nur Leute mit leitenden Positionen haben ein Fenster nach draußen. Und auch nicht so ein Fenster, sondern ein Fenster von vielleicht 50 mal 50 Zentimeter Größe, was man nicht aufmachen kann, weil da unten so eine Klimaanlage drin ist. Es ist wirklich zum Arbeiten sehr, sehr unangenehm. Ganz eng. Im Writers Room, ich weiß nicht, wie das... der Writers Room bei uns ist im Neo Magazin so, dass wir einen großen Tisch haben in der Mitte. Alle sitzen vor ihren Laptops, aber man guckt sich an. Und da ist es eben komplett anders. Sie sitzen an der Wand. Die Leute sitzen an der Wand und gucken da in ihren Computer rein. Und wenn sie mit jemandem reden wollen, drehen sie sich in den Raum um. Ansonsten sehen die nichts anderes als ihren Raum. Sind verbunden über Slack, wie wir auch. Kommunizieren da miteinander. Aber es ist wirklich eine hochkonzentrierte Atmosphäre. Und dadurch, dass er so viele Sendungen am Stück macht und das alles so geskriptet ist und teilweise sich bei Trump ja auch morgens die Lage von der am Nachmittag unterscheidet, wenn er aufzeichnet, wird es alles ganz anders als bei uns noch vorbereitet von Leuten, die auch noch eine ganz andere Qualifikation haben. Also da gibt es ja den Beruf des Autors, den gibt es ja bei uns eigentlich nicht. Nee, also das sind bei uns unsere so Typen wie wir jetzt oder ihr oder ich, ja. Die irgendwie da reinrutschen. Und auf einmal ist man ein Autor. Das ist ja da wirklich ein erstrebenswerter Beruf, wo dann Leute aus dem Mittleren Westen kommen und nach New York gehen, weil sie Autor werden wollen für Comedy. Und das ist ja auch studieren da. Man kann Comedic Writing studieren. Genau. Und das ist das Handwerk. Auch das kannst du bei uns höchstens autodidaktisch, wenn du Glück hast, hast du einen guten Chef irgendwo oder kommst von einem Radiosender oder kommst aus einer guten Ecke, wo du das lernen kannst. Das gibt es bei uns ja nicht. Aber das Interview finde ich schon interessant. Also vor allem, dass sie das so durchsprechen, das merkt man ja auch oft, dass sie einfach auf Schlagwort reagieren und so Trigger haben. Ich habe 2 Stunden lang mit dem Redakteur telefoniert. Jeder Gast hat einen Gästebetreuer. Genau, so Segment-Producer wahrscheinlich. Genau, ein Segment-Producer und der weiß, er ist jetzt für 10 Minuten in der Sendung verantwortlich, mit allem drum und dran. Und der hat erstmal mich eingekauft quasi, hat quasi überhaupt den Kontakt hergestellt. Aha. Der hat den New York Times-Artikel gelesen. Okay. Der ist dann auch dafür zuständig, in der Redaktionskonferenz den Leuten zu erzählen, warum die mich einladen sollen. Das hat der alles gemacht. Dann hat er ein Vorgespräch geführt mit mir vor einem Jahr. Dann hat er ein Vorgespräch geführt am Sendungstag, um zu gucken, wie die Stimmung ist. Mir nochmal mehrmals, also glaube ich 30 Mal zu versichern, wie sehr man sich darauf freut, natürlich so amerikanisch, klar, wie sehr man sich freut, dass ich da vorbeikomme. Und dann hat er wirklich ganz, ganz viele Fragen gestellt und ich habe ganz offen geantwortet. Und aus diesen Fragen und diesem Gespräch, was wir dann geführt haben, 2 Stunden lang, hat er ein Transkript erstellt mit den wichtigsten Talking Points. Die sind wir dann, bevor ich ins Studio reingegangen bin, nochmal 10 Minuten, bevor ich auf der Bühne war, nochmal durchgegangen. Und dann ist eigentlich alles, was auf der Bühne passiert ist, tatsächlich improvisiert gewesen. Es gab eigentlich nichts, was wir vorher besprochen haben. Nur für den Fall, dass es irgendwie nicht unterhaltsam gewesen wäre, hätte Seth Meyers wahrscheinlich diese Talking Points aufgegriffen und ich hätte genau gewusst, das war so eine Art großer Fallback-Plan, damit die nicht schneiden müssen, damit man als Gast die größte Chance hat, abzuliefern. Das ist einfach ultra professionell, toll für den Gast. Du hast da... Ich hab noch was mitgebracht. Was kommt jetzt? Für die 100. Folge. Noch ein paar Gags aus Amerika. Geil. Das hier sind Eltoid Curiously Strong Mints aus dem, hier darf ich euch einen anbieten, Pfefferminzpastillen von Seth Meyers, die aus meiner Garderobe sind. Ich habe alles mitgenommen, Dankeschön, natürlich, aus Souvenirgründen. Oh. Und woran denkt ihr, wenn ihr das probiert? An welcher Situation in eurem Leben? Zahnarzt. Richtig. Ja, auf jeden Fall. Schmecken original wie das Zeug, was man beim Zahnarzt immer draufgeschmeckt bekommt. Ich hatte heute Zahnreinigung. Ihr seid noch weiser unter 30, ne? Also irgendab 30 wird es wirklich, da kommen die Zähne, auf einmal gibt es dann Zahnprobleme. Nochmal, wieder. Wie muss man sich das Publikum vorstellen? Gerade im Unterschied. Unglaublich aufgeregt. Ich fand das so anstrengend. Wir waren alle bei Colbert. Ich fand das so, ich war danach richtig so, wow, ich dachte mir, ich bin echt deutsch, tatsächlich einfach. Ja. Weil man war da drin und hat man die ganze Zeit geklatscht und man hat auch die Gags nicht verstanden, weil dann auch ein Politiker da war, den man nicht unbedingt kannte. Ja. Und so ein Nachrichtensprecher, der halt so ein Republikaner war. Und dann hat man aber die ganze Zeit gelacht und man hat geklatscht und man fand das so krass. Ich finde es als Zuschauer wirklich wahnsinnig erniedrigend, bei so einer Sendung zu Gast zu sein, also im Publikum zu sitzen. Du wirst da wie so in so einer Geisterbahn aufgepeitscht. Und das war bei Seth Meyers auch nicht anders. Die haben einen Warm-Upper. Das ist alles total durchgeplant, dadurch, dass wir so eine tägliche Routine haben. Ja. Du hast das Warm-Up schon gehört, während du in der Garderobe mit Seth geredet hast. Und das war wirklich wie so eine Fabrik eigentlich, eine Unterhaltungsfabrik. Und die Leute waren wirklich... Es waren keine eingespielten Lacher. Das war dann auch so mein persönlicher Ehrgeiz, das zumindest 1-2 Mal hinzubekommen, dass die Leute lachen. Am Ende war es sogar noch ein bisschen mehr. Das war ganz cool. Aber die Leute waren so aufgepumpt und die waren so drauf, das war einfach ein sehr dankbares Publikum. Mhm. Und im Neo-Magazin oder in Deutschland allgemein ist das nicht so üblich, dass man Leute dazu quasi zwingt, sich zu Witzen zu lachen, die sie nicht verstehen. Das ist bei uns dann doch ein bisschen härter, auf der Bühne zu stehen. Du hast nicht die Bereitschaft von den Leuten, dass die so mitgehen. Weil ich habe das Gefühl, man nimmt da die Zuschauer Veranstalter auch so ein bisschen in die Verantwortung. Die sagen so, hey, es soll eine geile Show werden, ihr müsst ja, jetzt mitmachen. Ihr seid Teil davon. Ihr seid auch mit dafür verantwortlich, dass die ja. eine geile Stimmung ist, eine geile, geile Show. In Deutschland ist es halt eher so, ja, mach mal. Und genau. Dann reagiere ich entsprechend und nicht zurück. So. Ja. Der Deutsche lehnt sich zurück ja. und denkt, ja, haben auch jetzt, bezahlt. Und jetzt entertaine mich mal. Ja. Und das ist da tatsächlich anders. Da ist dann das Stockholm-Syndrom greift dann da und die Leute haben Lust mitzumachen. Aber willst du das auch beim Neo-Magazin so machen in Zukunft vielleicht mit den Gästen, dass du sagst, also das machen auch, wir ja schon so. Ja, also wir machen das ja schon seit Jahren so. Genau, wir haben ja die Vorinterviews gehabt, aber wir haben oft auch gemerkt, dass manche Gäste einfach in Deutschland auch irgendwann, da sind dann auch die Kapazitäten an coolen Gästen, mit denen man halt so viel Zeit, die Bock haben zu delivern und so, die nicht da sind aus Probegründen und so, die sind halt einfach kleiner. Ja, aber ich meine, also die Philosophie ist ja ohnehin schon, dass wir uns, wenn die Gäste Zeit haben und auch mal bitten, dass die Gäste sich Zeit nehmen, dass wir dann auch mit den Gästen proben. Das ist ja immer schon so gewesen, genau, ja. dass wir immer nur Live-Musik machen. Es gibt schon so ein paar Sachen, die wir versuchen anders zu machen, aber ich meine, du kannst ja den Markt nicht ändern und du kannst auch nee, dann mit so einem Augen verdrehen oder mit so einer Frustration da rangehen. Wir sind halt in Deutschland, wir haben eine andere Kulturtradition und das läuft bei uns anders und das ist auch okay so, dass es so läuft und da kann man ja auch mit umgehen. Ich glaube, auf der anderen Seite, wenn Seth Meyers bei uns zu Gast wäre, wahrscheinlich würden die Leute dann in vorauseilendem Gehorsam darüber lachen, dass jetzt ein Amerikaner da ist, obwohl das Witzeniveau ist eigentlich vergleichbar wie bei uns. Das ist alles nicht brillanter als bei uns. Man interpretiert viel rein wegen der Sprachbarriere. Ja, wegen der Sprachbarriere und weil man einfach auch, das ist ja oft bei Witzen so, das habe ich jetzt quasi so, wenn du so das 15 Jahre machst und irgendwann dann jetzt so seit 5 Jahren auch, dass die Leute wissen, dass ich offenbar lustig sein soll. Du gehst manchmal raus und machst gar nichts Lustiges und die Leute denken, dass das jetzt, also vermuten schon, jetzt wird's gleich lustig und sind dann eher bereit, sich zu öffnen und kennen dich halt und freuen sich, dass du da bist und lachen über Dinge, die eigentlich gar nicht witzig sind. Und das ist natürlich auch so ein Effekt, den du bei amerikanischer Unterhaltung hast. Also dieser Blick nach Amerika und dann heißt es immer, ja, dem ist alles viel besser. Ist es eigentlich nicht so. Also die Inhalte sind eigentlich vergleichbar. Die haben einfach eine größere Routine darin, das zu performen und die sind professioneller tatsächlich. Das ist der große Unterschied. Ja, das ist aber auch, das ist auch ein Effekt, den wir auch manchmal merken, dass wenn wir irgendwie einen Sketch raushauen, wo wir einfach sagen, so, ja, das hat jetzt nicht 100% nicht geklappt, der war jetzt nicht so super, irgendwie, da lief vieles schief. Und dann denkt man sich, ja, der ist nur so mittel und dann geht er raus und merkt, die Leute lieben ihn auch und finden ihn total cool. Dann denkt man sich, okay, man hat nicht diese Verbindung zum Zuschauer, die man vielleicht sich immer wünscht oder vorstellt, sondern es ist irgendwie so ein, ja, die machen damit das, was sie wollen, aber wenn man selber denkt, ist eigentlich fast noch schlimmer, als wenn man es selber cool findet und die Leute es nicht cool finden, ist dann so, dass man merkt, die Leute machen damit so ihr ganz eigenes Ding und holen sich da was ganz anderes raus, als das, was man da selber reingesteckt hat. Genau, aber da stimmt, ich meine, da bist du ja eh nie gefeit vor. Also das passiert ja sowieso immer, dass du nur bis zu einem gewissen Grad Kontrolle darüber hast, was Leute aus dem machen, was du machst. Und das ist ja das Schöne, dass die quasi Interpretation dessen, was du machst, das gehört ja zum Spaß des Berufs dazu. Und ich finde immer, das Schönste, was mir passieren kann, ist, wenn du eine Nummer machst, wo es einfach 1000 verschiedene Meinungen zu gibt. Das ist eigentlich möglichst so relevant, dass die Leute das auch interessiert, was sie für eine Meinung haben. Aber es ist immer schön, wenn Leute sich da unterschiedlich drüber unterhalten können und Sachen reininterpretieren. Man merkt ja beim Neo-Magazin, gerade wenn man es verfolgt, so Neo-Magazin Royal, dass es irgendwie immer politischer wurde und auch immer mit einer klaren, starken Meinung. Hast du das Gefühl, dass das auch eine Pflicht ist, eine Verantwortung, dass man wie mehr Aufmerksamkeit man bekommt, desto mehr man auch die nutzen muss. Zum Beispiel habe ich jetzt so ein Angebot bekommen, dass ich irgendwie bei irgend sowas mitmachen soll, wo so 1-Minuten-Clips sind, wo jeder erklären muss, warum man wählen gehen soll. Ja. Wo ich mir jetzt immer denke, es ist nicht so mega cool und jetzt vielleicht auch nicht so, was soll man da groß sagen, warum man wählen soll, aber auf der anderen Seite, natürlich ist der Zweck gut. Hat man eine gewisse Pflicht, das zu machen oder sagt man, nee, ich finde es nicht cool und will es einfach nicht machen? Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde, dieses platte Engagement oder so Charity-Geschichten, die man von außen bekommt, immer schwierig und ich lehne eigentlich auch alles ab, weil ich finde, das muss aus eigenem Antrieb sein. Das heißt nicht, dass ich jetzt so nichts mache. Ich finde das auch, also das ist nur meine persönliche Meinung, ich finde das auch persönlich schwierig, damit hausieren zu gehen und versuche das so wenig wie möglich zu machen. Wir haben einmal so einen Weihnachtszirkus mit Olli Schulz und Spotify gemacht, wo wir dann die Einnahmen gespendet haben. Das war auch mit Ansage. Und dann, war jetzt mal so eine Ausnahme, aber ansonsten versuche ich auch die Sachen, die ich so mit dem ganzen vielen Podcast-Geld oder diesem ganzen vielen ZDF-Geld, was man so verdient oder was man irgendwie, da ist ja, also ab einem gewissen, ich sage immer so, ich brauche, um glücklich zu sein, brauche ich nicht mehr als 7 Millionen Euro. Ja. Jeder Cent darüber wird gespendet. Ja. Und ich finde, das mache ich gerne privat und halte das für mich auch gerne privat und bin mit so Engagement von außen immer sehr vorsichtig, weil die Motive immer ganz unterschiedlich sind, warum Leute was machen. Das kann dann irgendwie ein Kumpel sein, der bei der UNESCO arbeitet oder bei UNICEF oder eine alte Freundin oder eine, mit der man mal was hatte, die jetzt irgendwie beim Deutschen Roten Kreuz im Blutspendedienst dann eine tolle Aktion startet und da irgendwie noch jemanden kennt von früher und so. Das sind alles so viele Motive. Ich suche mir dann gerne meine Zwecke selber aus und man hat ja selber in seiner Biografie ist man an Punkten gewesen, wo man gesehen hat, das und das finde ich gut, das finde ich toll, das und das möchte ich unterstützen und das finde ich ganz gut, wenn man das dann auch wirklich so subjektiv, wie es eben ist, auch dann später weiterhält. Aber ich finde schon, bei größerer Aufmerksamkeit oder bei größerer Reichweite, with great power comes great responsibility. Ich glaube, das stimmt schon. Ich glaube, die schlimmste Situation, die ich je in Verbindung mit dir hatte, Jan, war, als aus meinem privaten Kreis jemand auf mich zugekommen ist, der gesagt hat, ja, ich habe da so einen Freund, der hat jetzt eine schwere Krankheitsdiagnose bekommen und wir wollen ihn so ein bisschen aufmuntern und dann wollen wir so eine Party machen und da auch so ein Video machen mit so Grußclips von vielen Prominenten. Ja. Und könntest du nicht bitte mal den Jan fragen, ob der nicht für den todkranken Marcel eine Nachricht, und ich hatte solche Gewissensbisse, weil ich wollte natürlich dich nicht nerven mit sowas, weil das ist natürlich nervig und dann sagt man so, ja, und dann macht er noch einen Gag und so, aber ich dachte mir so, ich kann es dem jetzt auch nicht antun, wenn es ein großer Wunsch ist, und es war so furchtbar, weil ich war so gefangen zwischen diesen zwei Idealen. Was hast du denn dann gemacht? Ich kann mich daran nicht mehr, hast du mich gefragt? Ich weiß nicht, ob er gestorben und dann... Ja, er ist tot, ohne jemals von Jan Böhmermann sein Heil bekommen gestorben? Zu haben. Nein, ich weiß es nicht. No. Aber ich wusste nicht, was ich machen soll. Bei solchen Sachen ist es tatsächlich auch so, das ist manchmal tagesformabhängig, es ist aber eigentlich auch generell so, dass ich das versuche nicht zu machen. Mhm. Nicht, weil ich jetzt Menschenfeind bin, sondern ich finde, wenn man es einmal macht, muss man es dann bei allen machen. Man macht ein Fass auf, es wird dann sehr selektiv und es wird und ich finde das, also ich meine, das ist ja wahrscheinlich, also bei mir ist es zumindest so, aber ich vermute auch mal auch ähnlich, es ist ja, also ich leide jetzt nicht darunter, dass ich zu wenig Aufmerksamkeit habe und bin auch nicht auf der Suche nach, brauche diese Anerkennung dann auch nicht oder diese Art von persönlicher Befriedigung, die ziehe ich da jetzt nicht so sehr draus. Also ganz aus egoistischen Gründen mache ich das jetzt nicht. Ich bin jetzt keine Ahnung, der großen Spaß daran hat, sich selber auf Selfies von anderen Leuten zu sehen oder Fotos von sich selber an die Wand hängt. Und ich finde das, weil ich selber eben weiß, dass es eigentlich ein normaler Job ist, der nur mal zufällig von Leuten eben gesehen wird, persönlich auch nicht ganz so doll, dass ich immer denke, aber also ich weiß, dass das ein normalerer Job ist für mich selber, als die Leute denken, dass es ist. Ja. Und deswegen finde ich das dann auch immer, kann ich zwar verstehen, warum Leute das gut finden oder das eine tolle Idee finden, mit mir ein Foto machen zu wollen oder für die Hochzeit mal was von mir eingesprochen zu bekommen. Oder von William. Aber ich denke mal, so geil, hast du dafür aber ganz ehrlich, so geil bin ich nicht, frag doch mal irgendjemanden, der geilere Sachen macht. Und ich glaube auch, wenn man irgendwie eine Krankheitsdiagnose bekommt und am nächsten Tag kriegt man eine Grußnachricht von Jan Böhmermann, denkt man sich, okay, vielleicht war es ein Fake von dem Arzt gestern. Ja, oder es dauert einfach nicht mehr lange. Mir geht es wirklich schlecht, wenn jetzt schon Jan Böhmermann einschreiten muss und mir helfen muss. Also liebe Grüße, ich mache das eigentlich, also wenn ich nicht anders kann und wenn jemand vor mir steht und mir das sagt, dann sage ich immer ja. Aber wenn ich es irgendwie vermeiden kann, versuche ich das nicht zu machen. Nee, also ich natürlich schreibe ich natürlich Leuten zurück, die lange Briefe schreiben. Also bei Fest und Flauschig kommen ganz, ganz viele sehr, sehr lange Briefe und sehr, sehr auch sehr emotionale Briefe von schlauen Leuten, die noch nie irgendwem Sachen geschrieben haben. Ja, das haben wir auch manchmal, so Depressionen, so Leute, die dann... gar nicht. Nein, ganz, ganz positiv. Also Leute, die sich dann bedanken dafür, was man für einen Job macht und so. Und das finde ich dann wirklich sehr rührend und sehr nett. Und wann immer ich Zeit habe, schreibe ich dann auch wirklich persönlich zurück. Da ist aber dann tatsächlich Faktor Zeit. Das geht einfach nicht. Also ich würde sonst wirklich beschäftigt sein, nur mit dem Zurückschreiben und dem netten Zurückschreiben. Weil wenn ich zurückschreibe, würde ich auch nett zurückschreiben. Ich habe einfach eine Autoresponse eingestellt. Ja. Einfach so ein paar Default-Todesnachrichten. So, hoffentlich geht es dir bald wieder besser. Ja, es gibt dieses Bot von irgendwie so einem Kopenhagener Startup, die checken, wie du schreibst bei Facebook, und dann übernehmen die quasi die Kontrolle über deinen Account und fangen dann an, so zu schreiben wie du. Und die checken auch genau, wie du Freunde nennst, bei welchem Spitznamen, und übernehmen dann deinen Duktus und deinen Posting-Rhythmus und schreiben dann einfach für dich. Das wäre doch was für dich vielleicht. Ja, ich glaube, ich kriege das irgendwie anders mit Menschen. Ich löse das mit Menschen demnächst mal. Okay, kurz noch zum Thema, wie das deutsche Publikum war. Wir haben einen Clip neulich mal irgendwie gefunden, ein alter, vielleicht kennst du den sogar noch, Bitcoins for Africa. Ja, haben wir damals gemacht. Und da haben wir geguckt für Recherchezwecke, weil wir einen Sketch machen wollen, der zufällig genauso ist. Der klauen wollen. Und tatsächlich fanden wir das so lustig. Du hast es anmoderiert, diesen Clip. Und die Publikumsreaktion, die in Amerika bahnbrechend wäre, Leute würden ausrasten, war in Deutschland so. Die uns den Rest des Jahres scheißegal sind. Ein Mann im Publikum hustet halt einfach. Ja, naja, gut, aber die Leute. Aber das ist schon sehr lustig. Schweigen und ein Mensch hustet ganz laut. Aber das ist doch, ich finde das ein schönes Bild. Man kann ja man kann dem Publikum keine Schuld geben. Man kann den Leuten, das ist, weißt du, diese Mentalität, auf die Bühne zu gehen und den Leuten, die da sind, die Schuld dafür zu geben, dass die Halle nicht ausverkauft ist. Das ist halt, So ist es halt, da musst du einfach mit leben. Nee, ich finde es gar nicht schlecht, aber einfach ein lustiger Stempel von. Ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, so Entertainment-Entwicklungs-Evolutionsmäßig in Deutschland, wo wir, glaube ich, tatsächlich, bei einem kleinen, wichtigen Teil in der Unterhaltungsbranche die Erkenntnis gereift ist, dass tatsächlich das komplett professionelle Verhalten und der komplett professionelle Umgang mit Unterhaltung oder zumindest Fernseh- oder Rundfunkunterhaltung im weitesten Sinne, würde ich das jetzt mal auch hier dazu zählen, dass das Einzige, was funktioniert, langfristig, was irgendwie Erfolg bringt, das Professionalisieren davon ist. Und dass man sich an gewisse Dinge hält und dass man eben gewisse Dinge vorbereitet, dass man Backups einzieht, dass man Sicherheitsnetze aufspannt, dass man Gästen das Bewusstsein einschärft, dass sie abliefern müssen und dass sie selber ein Interesse daran haben sollten, dass das gut wird. Und dass sie sich Geschichten zurechtlegen, wenn sie als Gast in eine Sendung kommen zum Beispiel. Dass es für Bands cool ist, wenn sie live spielen mit einem, bei uns jetzt im Neo-Magazin, mit einem Orchester zusammen. Wir hatten jetzt Flair zu Gast letzte Woche und der wirklich hatte Tränen in den Augen hinterher. Zum einen, weil er Angst hatte vor mir, glaube ich, und weil ich gerade unglaublich einen Trizeps habe. Aber auch, weil er mit einem 15-köpfigen Orchester gespielt hat, mit echten Musikinstrumenten und die seine Instrumentals so gespielt haben, als klängen sie quasi, als wären sie aus dem Computer, aber halt mit echten Instrumenten. Und das ist wirklich ein beeindruckendes Gefühl, wenn hinter dir 16 Mann mit Instrumenten stehen, die das Stück spielen. Wir versuchen im Neo-Magazin solche Sachen irgendwie zu bewahren und zurückzuholen. Jetzt gut, wenn du das Flair jetzt so ein Softie gemacht hast. Nein, das hat nicht wirklich das Orchesteralbum Unplugged aufzunehmen. Das muss ja gar nicht. Also du kannst ja mit einem Orchester oder mit so einem 16-köpfigen Orchester, wie wir das da drüben haben, kannst du alles spielen. Es klingt alles so wie aus dem Computer. Und nur halt mit echten Instrumenten, also noch ein kleines bisschen besser und ein kleines bisschen echter und ein bisschen beeindruckender, das live zu hören. Und ich finde, solche Sachen zu bewahren und solche Sachen zu kultivieren und zu entwickeln, das ist so ein bisschen. Ist so ein bisschen auch so einer unserer Jobs oder das, was wir uns so versucht haben. Ich meine, wir sind öffentlich-rechtlich, wir kriegen Geld von allen. Und wenn schon Leute unsere Sendung scheiße finden, das ist ja auch okay, dann wollen wir versuchen, zumindest eine Struktur aufzubauen, Leute ranzuholen, die irgendwie, wir versuchen, so viele Autoren wie möglich durchzuschleusen und Leute irgendwie, die nie geschrieben haben oder Leute, die nie irgendwie da Bock drauf hatten, beim Fernsehen zu arbeiten, da ranzuholen und denen zumindest die Möglichkeit zu geben. Ja, danke nochmal. Aber das ist auf jeden Fall. Nee, und ich fand es bei 1Live war ich total dankbar. Da hatte ich zwei ganz tolle Comedy-Chefs, die mich da als Praktikant aufgenommen haben und ich fand es immer toll. Ulf wahrscheinlich. Ulf Pohlmeier, genau, ja. Und Henning. Also es war eigentlich Henning Bornemann und Markus Hennig, mit denen ich später auch ein Autorenbüro hatte. Und die einfach da einen relativ hohen Standard hatten und die auch ihre Regeln hatten, wie Witze gut sind und das einfach und bei Schmidt zu arbeiten war auch genauso. Auch der hatte und der hat immer noch ganz klare handwerkliche Dinge, wo zuerst drauf achtet, wo er Witze, die Qualität von Witzen misst. Und das kann man leider in Deutschland nur autodidaktisch lernen und ich glaube, die Möglichkeit zu schaffen, dass das möglichst viele Leute sehen, dass das eigentlich nichts anderes als ein normaler Job, den man dann, wenn man ihn konsequent ausführt, dann auch dazu führt, dass man ihn auch gut ausführen kann. Das ist auch so ein bisschen einer der Jobs. Also jetzt beim Autorengeschäft. Aber auch zum Beispiel eine Ausstattung oder einen Kostümfundus aufzubauen und jemandem die Möglichkeit zu geben, eigenverantwortlich ein Lichtkonzept zu erstellen, der das sonst nirgendwo machen könnte, ist halt auch super. Ne? Und das ist wirklich das Beeindruckende bei allen anderen. Oh, jetzt Selbstlob oder so, aber Struktur oder Lob der eigenen Struktur. Aber was ich nirgendwo anders so kennengelernt habe, ist, dass die Leute, die hier irgendwie einen Hut aufhaben für Licht oder für Ton oder für irgendwas, dass die dann so involviert sind und so mitmachen können, wie hier in dem Laden, ist schon beeindruckend. Das ist auch cooler als dann bei Seth Meyers. Also wo dann einfach die Kameramänner halt diese. Aber da gab es die Prozesse ja auch mal. NBC-Männer. Ich meine, da gab es die Prozesse ja auch mal, irgendwann, als das erfunden wurde. Und ich habe das Gefühl, dass wir nochmal die Möglichkeit haben, losgelöst von irgendwie ZDF oder WDR, nochmal uns so ein Medium neu zu erschließen. Und das ist eigentlich immer eine Chance eigentlich, wenn man es anders macht. War bei Brainpool in den 90er Jahren ja auch nicht anders. Die haben auch damals neue Sachen gewagt für Deutschland. Das ist alles, wir sind nur ein Teil einer Evolutionskette und irgendwann kommen dann Leute, die noch cooler sind. Irgendwann stellt ihr dann irgendwelche 20-Jährigen ein und die sagen dann irgendwann in 10 Jahren, geht mal weg, weil jetzt seid ihr alt. Muss man ja auch ehrlicherweise sagen, auch das, wenn man sich nicht irgendwann so einen Grand Seigneur-Status erarbeitet, ist man irgendwann auch weg vom Fenster. Das gehört eben auch dazu, mit Würde, wenn es geht. Ich würde mir jetzt gleich was zu essen holen. Ja, gerne. Wir sind sehr dankbar, dass du die 100. Folge mit uns bestritten hast. Ja, das war schon. Ich dachte, das wäre jetzt das Vorgespräch erst. Aber wir haben es auch schon aufgenommen. War schon wirklich? Okay. Ja. Wir können das nehmen. Wenn was nehmt ihr denn? Audition zum Aufnehmen oder was nehmt ihr? Audition, ja. Wir legen noch ein paar lustige Soundeffekte drunter und dann kann das so raus. Wir schneiden die unsere Sätze lustiger um, dass sie cooler, dass die Pointe immer hinten steht zum Beispiel. Ah, okay. Oh, das ist ein sprachliches Ding in Deutschland. Ist das schwieriger, Witze zu machen? Sprachlich. Aber auf der anderen Seite haben wir dafür, wo wir sprachlich den kleinen Nachteil haben, den selbst auferlegten Nachteil, dass wir einfach nicht radikal genug sind. Also diese ganze, ja, aber diese Sprache und dieses Vulgäre ist absolut angloamerikanischer Standard. Alles, was lustig ist, alles, was Leute irgendwie zum Lachen bringt, ist erlaubt. Ja. Ist nun mal so. Absolut. Ja. Das ist fucking richtig. Ja. Auch selbst dann benutzt man in Deutschland auch immer so Anglizismen oder einfach englische Wörter. Es ist verdammt richtig. Weiß nicht ganz so eigentlich cool. Gar nicht, wir haben jetzt nicht so einen lustigen Podcast aufgenommen. Wir sind in Richtung hinter den Kulissen. Ja, das stimmt. Ja. Aber auch interessant. Müsst ihr aufpassen, dass Ingmar Stadelmann und Luke Mokritsch nicht demnächst euch hier den Rang ablaufen. Wo seid ihr eigentlich auf der Podcast Top 10? Die Charts, gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Wir sind jetzt aus Comedy rausgeflogen. Warum? Wir sind nicht mehr Comedy, wir sind jetzt Bildung. Bildung? Ich weiß gar nicht, was gestern waren wir. Gestern waren wir bei Comedy. Heute Morgen sind wir wieder reingekommen. Dank dir, glaube ich. Komische Sache. Nee, ich glaube, bei Spotify hören uns jetzt mehr Leute, deswegen sind wir bei iTunes nicht mehr so oben in den Charts. Wie bei euch seid ihr, also wir sind zwar noch da zu hören, aber die meisten hören uns schon. Wir sind gar nicht bei iTunes, wir sind exklusiv nur bei Spotify. Wir sind nur bei Spotify, ja. Wir laufen dann noch überall. Das ist ein großer Vorteil. Aber wir sind ein Anker-Podcast. Wir sind quasi so. Und der Money-Podcast, wie wir ihn intern nennen. Weil ich meine, wenn ihr exklusiv läuft, ist natürlich was anderes. Ja, weiß ich nicht, aber Geld, wir machen es nicht fürs Geld. Das ist auch wirklich die Geschichte, die wir immer wieder erzählt haben und ich immer wieder erzählt habe, ist auch wirklich wahr. Ich fand Spotify immer schon gut und wollte damals, hab mal geguckt, was es sonst noch so gibt, und muss man immer beim Radio arbeiten, und man hatte so das leichte Gefühl, dass eventuell da mal vielleicht so eine kleine Strukturreform oder so ein Bewusstseinswechsel vielleicht ganz gut tut, der ja übrigens jetzt auch eingesetzt hat, also muss man auch mal sagen, also unser Weggang hat da, glaube ich, schon so ein bisschen was bewegt. Und auf einmal wird dann Wert darauf gelegt, jetzt eben eins live macht, einen Podcast mit zwei wilden, frechen Jungen, die sich tolle... Ich dachte, das wäre ein Scherz die ganze Zeit. Das machen die wirklich? Ja, mit Luke und Ingmar Stadelmann. Luke und Ingmar. Cool, liebe Grüße. Ja. Glaube ich, mit großem Erfolg. Und Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Auch liebe Grüße, habe ich noch nicht hören können. Leider keine Zeit zu gehabt, aber bestimmt auch toll. Bestimmt. Und sicher eine auf ein groß, also ein stabiles Fundament und lange Sicht angelegtes Projekt. Was hörst du so für Podcasts? Speziell so wahrscheinlich Englisch. Ja, also PodSafe America und The Daily eigentlich von der New York Times hauptsächlich. Aber auch sehr regelmäßig. Also vom Einschlafen eigentlich immer. Und es hören auch viel zum Einschlafen, was ich komisch finde. Ich finde das Prinzip in Schlaflachen immer ein sehr lustiges Bild. Ja, aber es wird ja selten gelacht. Das ist das Gute. Das stimmt, das ist das Gute bei uns. Wir kommen die auch rausgeflogen. Keine Gefahr. Ja. Da. Gut, ja vielen Dank. Thanks for having me. Darf ich euch noch einen Strong Mint anbieten? Vielen Dank. Schmeckt auch so amerikanisch, man weiß gar nicht warum. Ja. Weil es einfach absolut künstlich ist. Diesen Geschmack gibt es nicht in der freien Natur. Ja. Gut, ja dann, vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank, liebes Podcast-UFO, auf viele weitere 100 Folgen. Ja, wir freuen uns. Und liebe Grüße auch an das Pizza-UFO. Habt ihr schon erwähnt, das ist eigentlich daher. Wir müssen dringend auf. Es ist eine Legende. Gut, wir heben ab. Macht's gut. Tschüss. Ciao, wir heben ab.